Petra, der Marabu, der weise Marabu. 30 Minuten Marabu-Musik. Nur auf Radio Marabu. Jackie Schwarz zu Gast auf Radio Marabu. Die zweite Stunde beginnt mit einem Kollegen, Christian Riedel, mit seinem selbstkomponierten Album Sehnsucht. Hier ist der Titelsong. Der Sommer wütet und alles verblüht und eine sengende Hitze regiert. Wenn nicht eine Wolke vorüberzieht und mein sanftes Gemüt die Geduld verliert, dann sehne ich mich nach der Winterzeit, die mir schon immer die liebste war, nach Kälte und wohliger Geborgenheit, nach einem Himmel hellblau und klar. Ich sehne mich nach Bildern aus Kindertagen, als alles noch überschaubar schien, nach geheimen Orten und verbotenen Fragen, nach Krähen, die vorüberziehen. Nach einem schneebedeckten Baum, der einsam in unserem Garten stand, nach einem alten Lattenzaun, mit dem ich ein dunkles Geheimnis verband. Ich glaubte, dass hinter der Bretterwand die Welt wirklich zu Ende war und dass man in einem Abgrund verschwand und für immer und ewig verloren war. Ich sehne mich nach dem feinen Geruch von Brot und Kuchen und rauchigem Speck und danach, wie ich mich vor fremdem Besuch verkroch in meinem Kellerversteck. Nach kristallkalten Tagen sehn ich mich zurück und langen Spaziergängen im Schnee. Nach dem seligen, unbeschwerten Glück auf einem zugefrorenen See, nach dem leisen Rauschen von Bäumen, nach eisiger Luft und einer schützenden Hand, nach all den vielen Kinderträumen, auf die ich nie eine Antwort fand. Hallo, ich bin Henrik Neubauer und ihr hört Radio Marabu. Die Sonne steht tief. Lass uns promenieren unter den Masten im Hafen, kann man herrlich planieren. Der Blick auf das Blaue dringt tiefer, tiefer als du glaubst. Der Sound der Wellen klingt länger als deinen Ohren traut. Bist du für eine Perle? Was gibst du alles hin? Es ist nicht immer Liebe, du meine Stadt am Meer. Hacktown, Hacktown, Hacktown. Die Tage werden kürzer, schlägst den Kragen hoch, Wind pfeift um die Ecken und die Kamine rauchen schon. Die Möwen an der Mole gehen einfach früher schlafen. gehst die Schiffe zählen, bist allein verloren am Hafen. Was bist du für eine Perle? Was gibst du alles her? Es ist nicht immer Liebe, du meine Stadt am Meer. Hacktown, Hacktown, Hacktown. Das Packeis stapelt Schollen, komm, lass uns an den Strand. Die Kälte packt dich hart an und der Horizont steht fast in Brand. Die Lichter in der Altstadt versprechen heißen, steifen Tee. Graureif säumt das Pflaster und der sehnsüchtigste Schnee. Was bist du für eine Perle? Was gibst du alles her? Nicht immer Liebe, nur meine Stadt am Meer. Hacktown, Hacktown, Hacktown. Der Frühling ist wie der Spätraum, dafür immer schneller, immer mehr. Der Himmel schwärzt das Grau aus übers Meer. Das Leben an der Förde ist jetzt Gänseblümchen leicht, wenn sich das wahre Leben langsam wieder in die Gassen schleicht. Was bist du für eine Perle? Was gibst du alles her? Es ist nicht immer Liebe, du meine Stadt am Meer. Was bist du für eine Perle? Was gibst du alles her? Es ist nicht immer Liebe, du meine Stadt am Meer. Hacktown, Hacktown, Hacktown. Radio Marabu, Europe's alternative music. A dream.

they fall. And the all-time winner has got him by the balls. Oh, he picks up Gideon's Bible. Open at page one. I thank God he stole the handle. And the train and won't stop. Oh, you know it could slow down. Radio Marabu. Our footsteps o'er the daughter land chase retreating ice and snow. Left us breathing high and dry, lands in the scarp of flow. The seeds of Albion wind blow free, scattered to the moors, harbored mud beneath the soggy deep. Oh, where stouter oaks will grow. On Dogger land, all across it o'er the tides, across before an elk and wolves take the highlands near and wide. Strike with rock and flint and bone, follow trail and hoof, onwards to another place, a place to raise a roof, and these four walls to shelter us. Upon this blessed plot, this earth is well received. Islands alone, aloof, all across the Dogger land, all across before the tides, across before an elk and wolves take the highlands near and wide. Cast a fillet over kill. Warm farmhouses in Tuscany challenge winter's will. We eat pensionable geriatry. Sun crease, drink his lung. For this earth, this realm, this aching flood, a burial ground to fill. All across the Dogger land, all across before the tides, across with luggage, kits and sunscreen, melted mortgage, dreams that die. All across the Dogger land, all across before the tides, across with boar and elk and wolves, stake the highlands near and wide. Zwei große Namen vereint, Brian Eno, legendär von Roxy Music und als Produzent natürlich Coldplay, U2, alle möglichen, zusammen mit Carl Hyde von Underworld, früher noch Fur Daddy's Car, excellent. Davor die neue Soloplatte von Ian Anderson, dem Frontmann von Jethro Tull, die haben wir davor gehört mit dem Masterpiece Locomotive Breath, auch mal mit Piano am Anfang. Falkenberg gab's noch, Half Moon Run. The War on Drugs aus Philadelphia, Hendrik Neubauer im vergangenen Jahr, las er ein Buch bei uns vor und die Stunde ging los mit Christian Redl, dem Schauspieler. Ja, und ein anderer Schauspieler ist zu Gast, jetzt noch eine halbe Stunde mit Jackie Schwarz. Radio Marabu. Seit 1984 im Äther. Achtung! Es spricht Marabu-Gründer und Geschäftsführer Rainer Palmer. Radio Marabu. Euer Gründer Rainer Palmer von Radio Marabu am Mikrofon. Ja, wir haben junge Moderatoren und auch ältere Moderatoren und genauso haben wir auch junge Hörer und auch ältere Hörer. Marabu Kontakt per Post. Radio Marabu, Postfach 1166 in 49 187 Bällen, Deutschland. Radio Miami. Guten Tag, Schönefeld. Montag, 22 Uhr. Musik aus dem Osten in Berlin, Berlin. Mit Guttat helfe ich. Eine schöne Umgebung, viel Wasser, viel Humor, ist immer was los. ¿Qué te parece Berlin? Oh, beautiful. Es ist so schön, in dieser Stadt zu wohnen, weil uns Berlin so gut gefällt. Power von der East Side. Finden mehr Menschen den neuen Sound vom Radio Marabu scheiße. Marabu finde ich scheiße. Die viele neue Musik kotzt mich an. Will doch keiner hören. Hampeltruppen, unbekannter Kram. Scheiß das. Findest auch du Radio Marabu scheiße? Dann schalte jetzt ab. Wenn nicht, bleib dran. Traue keinem über 30. Okay. Außer Radio Marabu. 30 Jahre, seit 1984 im Äther. Radio Marabu. Zweite Stunde zurück, mein Gast in der Sendung, Jackie Schwarz. Sie sind ja lange Zeit einer der populärsten deutschen Schauspieler gewesen, auch durch die Arbeit beim Polizeiruf und lässig ausgedrückt aus dem Gröbsten sicherlich raus. Das ist aber ein Privileg. Die meisten Schauspieler können von Gagen heute nicht mehr leben. Wie bekommen Sie das mit? Dass manche Schauspielerkollegen auf einmal in anderen Berufen auftauchen, also Kellnern oder was anderes machen oder umlernen. Auf einmal werden sie Masseusen oder Masseure, unterschiedlichster Art. Ja, das kriegt man dann schon mit. Es ist ein sehr, sehr, also ich würde meinen Kindern nicht raten, Schauspieler zu werden in der heutigen Zeit, es sei denn, sie seien so begabt und hätten so ein Glück, weil man muss wirklich, also in diesem Beruf viel Glück haben. Also da ist nicht unbedingt nur Talent und Begabung, sondern Glück der Hauptfaktor. Der richtige Film zur richtigen Zeit. Tja, mit den richtigen Leuten, mit dem richtigen Buch, das kann helfen, aber und man muss natürlich auch Talent haben. Fällt mir ein schönes Zitat von Fred Del Mara ein, der hat das mal so schön gesagt, dass er auch von sich meint, es gibt an jedem kleinen Theater wunderbare Schauspieler, aber er hat halt einfach Glück gehabt, in den zwei, drei richtigen Filmen mitgespielt zu haben. Das kann ich nur unterschreiben. Über den Preis drückt sich ja die gesellschaftliche Relevanz des Berufs auch aus. Im Vergleich zur DDR, wie hat sich diese gewandelt? Sie haben ja beide erlebt, beide Zeiten. Was für ein Preis, wie meinen Sie das? Naja, über die Gagen auch. Also in der DDR, würde ich ja sagen, waren die Schauspieler im Durchschnitt relativ gut bezahlt. Also sozial abgesichert waren wir ja alle, während heute sich die gute Bezahlung auf eine ganz kleine Schicht konzentriert. Ja, das ist wie mit dem Ei. Also das ist eine ganz dünne Schicht. Das ist die Eierschale, das sind die gut bezahlten und dann kommen auch alles gute Schauspieler, dann kommt das Dotter und dann das Gelb. Also, und das Gelb ist dann fast gar nichts mehr, da muss man dann mitbringen. Ich weiß es nicht. Und dadurch, dass es sind ja auch immer dieselben zu sehen, also in ähnlichen Rollen, also die Oberschicht, das finde ich nicht so besonders gut. Also man müsste mehr unbekannte Gesichter zeigen, als immer dieselben, gerade im Fernsehen, also. Man weiß gar nicht, was für eine Serie oder Sendung das ist, weil schon wieder dieselbe Schauspielerin da kommt. Mal hat sie einen Lumpen an und mal hat sie ein Rokoko-Kleid an. Aber das Gesicht ist dasselbe stumpf in ihr. Also man weiß ja, vielleicht an den Kleidern kann man anschauen, was es für ein Film ist. Also, ich weiß es nicht. Und die verdienen natürlich gut und der Rest muss sich wirklich umsehen, wie er seine Miete bezahlt und wie er was zu essen kriegt oder eben Kinder erzieht. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über die DDR, aber zuvor haben wir einen Künstler aus der DDR, einen Chansonnier. Ja, mein alter Freund, der heißt eigentlich Pippich. Jürgen Walter heißt er, den kenne ich schon seit 70 Jahren. Schalali, schalala. Die erste Liebe war ein schwarzer Zopf. Zwei Kirschenaugen, ihr Gesicht. Da flog mein Fußball an den Mädchenkopf. Und darauf liebte sie mich nicht. Dann kam ein Zufall, blond und schlank daher. Ich war der Welt wie neu geboren. Sie schrieb mir auf, wo sie zu finden wär. Den Zettel habe ich verloren. Schalali, schalala, schalali, schalala, es tut nicht mehr weh. Schalali, schalala, schalali, schalala, es tut nicht mehr weh. Schalala, schalali, schalali, schalala, es tut nicht mehr weh. Wenn wer gesagt, gut, ich geh. Ich habe leider manchen Zug versäumt. Ließ manches gehen und manches stehen. Dagegen hat sich eine aufgebäumt. Die wollte mich nicht wiedersehen. Ich sah die eine, die man einmal sieht. Wir fühlten, was man fühlen kann. Ich hab mich Tag und Nacht um sie bemüht. Noch mehr bemühte sich ihr Mann. Schalala, schalali, schalala, schalali, es tut nicht mehr weh. Schalala, schalali, schalala, schalali, es tut nicht mehr weh. Schalala, schalali, schalali, schalala, es tut nicht mehr weh. Schalala, schalali, wenn wer gesagt, gut, ich geh. Schalala, schalali, schalala, schalali, es tut nicht mehr weh. Schalala, schalali, schalala, schalali, es tut nicht mehr weh. Schalala, schalali, schalala, schalali, es tut nicht mehr weh. Schalala, schalali, es tut bestimmt nicht weh. Jürgen Walter auf Radio Marabu. Ich muss mich ja mal outen. Ich bin ein Fan alter DEFA-Filme. Das bin ich schon zu DDR-Zeiten geworden und habe mich mittlerweile auch, sicherlich auch mangels TV-Angebot, was mir gefällt, durch alte TV-Boxen gequält. Also durch diese berühmten Fünfteiler, Daniel Druskart oder auch selbst die Lange Straße. Und ich frage mich manchmal, weiß darauf nicht wirklich eine Antwort, was wird von der Kultur der DDR übrig bleiben? Veröffentlicht ist ja alles möglich, aber was wird davon wirklich übrig bleiben? Tja, schwere Frage. Wenn ich das wüsste. Also wenn man das nicht, naja, es ist wirklich schwer, weil noch gibt es ja Leute, die das ansehen und die das gerne wollen, dass das angesehen wird und danach fragen. Und deshalb werden Auflagen gemacht. Also gibt es Kassetten noch und hier diese Ulke Zeitung super. Super Elo bringt ja da alte Filme. Das, glaube ich, ist das Beste an dieser ganzen Zeitung, dass die so eine Filme rausbringen. Das ist ganz gut. Irgendwann wird das ausgestorben sein und irgendwann geht das den Bach runter, denke ich mir. Also ich mache mir da keine großen Hoffnungen, dass DEFA-Filme Sie sind ja heute schon fast alle vergessen. Von den DEFA-Schauspielern kennt heute keiner irgend. Nur die Ostler, die kennen noch ihre. Aber die westdeutsche Jugend oder auch die jetzt, die gemeinsame junge deutsche, fragen Sie mal an der Schauspielschule in Berlin, wer Horst Rinder ist oder wer Klaus Piontek ist oder keiner, das war. Oder Professor Wolfgang Heinz, da wissen Sie nichts. Sie wissen aber Gott sei Dank auch nicht, wer Gründgens war. Das wissen Sie auch nicht. Das ist immer. Ja, aber es, das wird, also ich denke, das wird irgendwie nur noch für ganz kleine, ausgewählte, wissenschaftliche Leute von Interesse sein. Merkmal unserer Geschichtsvergessenheit. Ich habe mir auch die Frage gestellt, kann man sich vorstellen, dass es nochmal eine junge Generation gibt, die diese alten Filme wiederentdeckt? Ich glaube es auch nicht. Ich glaube nicht, nein. Ich mache mir da keine großen Hoffnungen. Was mir an den alten Filmen gefallen hat, und das hängt sicherlich wieder mit dieser Frage Gage zusammen, oder an den alten Schauspielern auch, diese Möglichkeit, völlig unterschiedliche Charaktere zu spielen. Man musste da nicht unbedingt auf Marktwert achten. Ich kann mich jetzt im Fall von Jackie Schwartz dran erinnern, dass kurz nach dem großen Erfolg Ich war 19, haben sie einen scharfen Nazi gespielt in einer, an der Seite von Heinz Scholz, auch ein vergessener, brillanter Schauspieler, einer meiner Lieblingsschauspieler aus den 60ern, diese Falada-Verfilmung, die ich immer verwechsle im Titel. Jeder stirbt für sich allein mit Erwin Geschenek. Ist das ein Privileg gewesen, so vielseitig ins Geschäft zu gehen? Nein, das hat sich so ergeben. Also man war eben als relativ gebrauchsfähiger Schauspieler bekannt und dann hat man denen gesagt, der könnte das spielen, der könnte das spielen, der könnte auch das spielen. Und dann hat man das ausprobiert und dann wurde das gemacht. Heutzutage ist es mit den Schubladendenken sehr dicke, also dann, weil die spielen dann immer selten, wie vorhin mit den Filmen, weiß man nicht, was sie gerade spielen, sie sind immer die gleichen Gesichter, nur eben an den Kostümen kann man den Unterschied kennenlernen, dass andere Filme sind, ich weiß es nicht. Das war damals eben nicht so, dass da konnte man da den Positiven spielen und es gab wenige Ausnahmen, also Hanjo Hasse spielte meistens bösartige Menschen oder intrigante Menschen. Aber ansonsten, ich glaube, ich hat jeder Schauspieler, wie am Theater auch, so oder so oder so gespielt, je nachdem, was er musste oder was drauf war, was dran war. In vielen Gegenwartsfilmen, die ich von Ihnen kenne, jetzt auch der Staatsanwalt hat das Wort zum Beispiel, fällt mir auf, dass Sie gerade auch, wenn Sie zwielichtige Figuren gespielt haben, dass da eine gewisse humoristische Untertönung drin ist. Würden Sie sich auch als Komödiant bezeichnen? Ja, ich denke, Komödiant ist ja ein Ehrentitel für einen Schauspieler. Ich denke, ein bisschen komödiantisch bin ich schon. Vielleicht ein bisschen, ich bin ja kein großer Komödiant, aber ein bisschen bin ich das schon, denke ich. Ein Schmierant, meine Freundin sagt, ich bin ein Schmierant. Ich bin kein Schmierant. Ich kann auch schmieren, aber das mache ich nicht so gerne. Singen Sie gern? Ich singe auch gerne, ja. Ich musste auch singen, war ja im Berliner Ensemble. Da wurde ja bei Brecht wurde ja viel gesungen. Und da musste auch singen, natürlich. Und manchmal Melodien, die Paul Dessau geschrieben hat, die keine Melodien waren, sondern ich weiß nicht, um die Schauspieler oder Sänger zu ärgern, hat er die denn aufgeschrieben. Und wenn die sich wohlfühlten, dann hatte er Rhythmuswechsel oder Tonartwechsel. Und dann dachte man, um Gottes Willen, das klingt aber. Ja, nee, man wurde ja auch in der Schauspielschule wird das ja gelehrt. Also Chanson, man muss ja nicht singen wie eine Opernsängerin oder wie ein Countertenor oder so. Aber das wird auch gelehrt an den Schauspielschulen, Gesang. Kommen wir jetzt zu einem singenden Schauspieler aus Frankreich, Charles Aznavour. Ja, auch ein von mir hochverehrter Sänger. Einem meiner Lieblingslieder, als es mir beschissen ging. Mein Weg hinauf rieb mich auf und nahm mir sehr viel Kraft. Doch unterm Strich habe ich es geschafft. Ich steh im Licht und zeig nicht, dass ich oft müde bin und oft träum von der Zeit, als es mir beschissen ging. Ich wollte viel, sah mein Ziel und ging grad darauf zu. Der Ehrgeiz trieb mich, mir blieb keine Ruhe. Die liebe Lein ließ ich sein und schlug mir aus dem Sinn jeden Freund aus der Zeit, als es mir beschissen ging. Damals hatten wir fast niemals Geld, diskutierten über Gott und Welt. Damals, als es mir beschissen ging, gab es Liebe und Freunde, wo kamen sie hin? Heute bin ich stolz auf mich, ich hab mein Glück gemacht. Doch ich geb zu, eins hab ich nicht bedacht. Ich stieg empor und verlor die, an denen ich hing. All die aus der Zeit, als es mir beschissen ging. Damals lebte ich so heiß wie nie, trank mit Freunden Wein bis morgens früh. Damals, als es mir beschissen ging, gab es Liebe und Freunde, wo kamen sie hin? Was heute zählt, Macht und Geld, lässt sich gern mit mir sehen. Ich bin vertraut mit der Crème de la Crème. Ich spiel das Spiel, doch ich fühl, da gehör ich nicht hin und ich träum von der Zeit, als es mir beschissen ging. Charles Aznavour, Jackie Schwartz zu Gast hier auf Radio Marabu. Als Homosexueller möchten Sie über Homophobie aufklären. Sie sprechen auch oft offen über Ihre Alkoholkrankheit, die Überwundene. Wie wichtig sind Ihnen die Themen? Was glauben Sie, können Sie erreichen? Alkoholkrank ist nicht überwunden. So, man ist ein Leben lang alkoholkrank. Man ist eben trockener Alkoholiker. Aber überwunden hat man das nie. Man muss eben bis an sein Lebensende oder darf bis an sein Lebensende keinen Alkohol trinken. Man hat das immer als Damoklesschwert über einen. Also das ist nie vorbei. Die zweite Frage war? Homophobie. Ja, weil ich der Meinung bin, dass so offen unsere Gesellschaft sich gibt und in jeder Soap oder in jeder Serie kommt irgendein schwules Pärchen vor, mal mehr, mal besser getroffen. Aber die Wirklichkeit sieht ein bisschen anders aus, denn gerade die homosexuelle Feindlichkeit gegenüber Homosexuellen von Jugendlichen nimmt zu in den Schulen, auf alle Fälle, weil meiner Meinung nach die Aufklärung fehlt. Also viele halten das immer noch für eine Krankheit oder für eine Verführung oder sowas. Und ich glaube, die Schulen müssen da haben eine große Verantwortung, weil Elternhaus, das übernimmt das nicht, weil sie es selber nicht wissen. Und das müssen die Schulen übernehmen und müssen diesen Sumpf und diesen Schmutz aus den Hirnen der oder gar nicht erst eingepflanzt werden darf bei den Kindern, dass das eben krank oder abnorm, das ist eine Abart von, und das ist also genauso menschlich wie alles andere. Und dagegen muss man eben, man muss aufklären. Man muss, weil die Jugend das nicht weiß. Das ist einfach eben eine Aufklärungssache. Und dafür muss man arbeiten oder kämpfen, dass es gemacht wird, dass die Leute aufgeklärt werden. Sie unterstützen auch das Kinderhospiz Mitteldeutschland? Ja, das ist immer so ein Dings, wenn wir... brauchen dann immer Geld für, weil es ja öffentlich, also ein Träger ist, der auch von Spenden lebt. Und da sammeln wir, mein Kollege Wolfgang und ich, sind wir Botschafter und sammeln, wenn wir Quizrunden machen oder sowas, oder dann sammeln wir das Geld für dieses Kinderhospiz. Wir haben jetzt in der zweiten Stunde viele ernste Dinge besprochen. Die absolut wichtigste Frage habe ich mir zum Ende aufgehoben. Im Internet las ich, Sie können eine fantastische Boulette kochen. Wie macht man brät sie. Jetzt muss ich fragen, wie macht man eine tolle Boulette? Na, vor allen Dingen muss das frisch sein, das Fleisch. Man macht Schrippe, darf nicht fehlen, oder Brötchen, darf nicht fehlen, gute Gewürze. Und ich mache viel, viel, viel Kräuter ran. Also alles, was es gibt, ob Petersilie und Schnittlauch und Liebstöckel und Salbei und ich weiß, alles, was ich habe, Rosmarin und Thymian, viel Majoran, das kommt drauf. Und man muss sie, und ich mache sie immer schön flach, dass sie also schön dünn werden, dass sie schön knusprig sind und dann mit dem Ei schön und mit Liebe. Viel Liebe muss auch rein und dann schmecken sie. Und welchen Saft empfehlen Sie dazu? Na, ich kann ja natürlich nur irgendeinen Fruchtsaft empfehlen. Am besten ist natürlich schönes, sprudelndes, klares Wasser. So, ich habe jetzt Hunger und Durst, bin fertig. Wir spielen jetzt noch ein bisschen Musik. Burt Bacharach und davor ein großes Orchester, Bert Kempfert. Wie wär's damit? Ja, schmeiß den Regen auf die Orgel. Ich bedanke mich.